Die Schlüssel habt ihr gegeben in Herrn Beck Messers Quartier. Hier war's, als rief ihr mich eben. Er tut, als sehe er mich nicht. Da ist er wüst, wenn er nicht spricht. Wollt mir verzeihen, kann ein Leben vollkommen sein. Kennt ihr die Liebe wie ich, dann vergebt ihr sicherlich. Sie ist so gut, so sanft für mich und liegt mich auch an so innerlich. Wenn ihr mich schlagt, weichelt sie mich und lächelt dabei holdselig mich. Muss ich tarieren, füttert sie mich und wir sind alle liebendig. Nur gestern, weil der Junker versunken hab ich den Kopf ihm nicht abgerungen. Das schmerzte mich. Klein fand, dass nachts einer vor dem Fenster stand und sagt mir und spiel die Toll. Hieb mich in den Buckel voll. Sie kriegen und da was Großes drauf an. Auch hat's unsere Liebe warum getan. Die Liede hat mir eben alles erklärt und zum Fest Blumen und Bänder beschert. Ach, Meister, sprecht doch nur ein Wort. Wenn ich nur die Wurst und den Kuchen des Kraut. Blumen und Bänder seh ich dort. Frau Wolf und Jugend mich aus, wie kamen wir hinter? Ein Meister, es ist heut festlicher Tag, da putzt sich jeder so schön im Haar. Wer heut Hochzeitsfest? Da käm's das so weit, dass David die Liebe freit. Zwar Polterabend, denkt mich doch. Polterabend, wie ist wohl noch? Verzeiht das meist nicht mit vergessen. Wir feiern ja heute Johannisfest. Johannisfest. Hört ihr wohl spielen? Kannst du dein Sprüchlein, so sag es hin. Mein Sprüchlein, denk ich ganz gut. Es ist nichts, mein Meister, ich soll gut. Am Jordan St. Johannes stand. Was? Verzeiht das Gewirr, ich machte der Polterabend hier. Am Jordan St. Johannes stand, all Volk der Welt zu trauen. Auch ein Weib aus fernem Land, aus Nürnberg gelaufen, sein Sinn ein Brot zum Ufer wand, dem ging da Tauf und Namen. Doch als sie dann sich heimgewandt, nach Nürnberg wieder kam, gar bald sich's fand, dass er am Ufer des Jordans Johannes Gott genannt. An der Pegnitz ist der Hans. Hans. Hans. Herr Meister, schießt heute ein klares Band. Wir, die Blumen, sind wir euch die Wetter, was man kann so auf, die Wurst versuchen. Schönen Dank, mein Jung, behalt's für dich. Doch heut auf die Wiese begleitest du mich. Mit Blumen und Bändern putz dich ein. Sollst mein staatlicher Herold sein. Sollt ich nicht unmittelbar Hauptführer sein, Meister, ach Meister, ihr müsst wieder frei. Hättest wohl gern einen Meister im Haus. Ich mein, es sieht doch viel stattlicher aus. Wer weiß, von Zeit und Rat. Es ist Zeit. Dann wäre der Rat wohl auch nicht weit. Gewiss, es geht schon reden hin und wieder. Den Weckmesser denk ich selten noch nie. Hab mir's auch schon gedacht. Jetzt geh und stör mir den Junker nicht. Komm wieder, denn du schön gericht. So war mir noch nie, denn sonst noch im Bild kann mir gar nicht mehr denken, wie der Knie tut. reisende Mythen. Ein Mann weiß sich nicht rat, ein Schuster in seinem Laden zieht eines Mannes Faden. Wie bald auf Gassen und Straßen fängt dort an zu rasen. Ein Thank you. gab der Traurigkeit, die heute wollte treu. Mein Traumbild nicht begeistert, doch wär es wohl im Zauberspruch, mit dem ihr sie gewendet. Wie wendet ihr doch nach solchem Bruch, wenn ihr noch Hoffnung kennet? Die Hoffnung, dass ihr nicht hinfahrt, mit die sie noch über den Haufen. Wer's lieb glaubt, kann eure Flucht so hindern, wenn ich selbst gleich aufgelaufen. Doch bitte ich, lass den Groll jetzt. Ihr habt's mit ihren Männern zu tun, die irren sich und sind bequem, dass man auf ihre Weise sie nennt. Wer Preise erkennt und Preise stellt, der will abhängen auf, was man ihm gefällt. Euer Lied, das hat ihnen bang gemacht, und das mit Recht, denn wohlbedacht mit solchem Gift und Liebesfeuer, und wird man unterdrückt dazu Abenteuer. Doch für liebselige, wie es kommt, an andere Wort und Weise fand, die kenn ich nun auch seit dieser Nacht. Es hat viel Lärm auf der Gasse gemacht. Ja, ja, schon gut, wie kann das so gehört ihr auch? Doch lasst ihm Ruh und folgt meinem Rate. Gut und gut, was zu einem Meister. Thank you. so gut er kann. Drum möcht ich als bedürfter Mann, will ich die Reben euch lehren, sollen wir sie mir neu erklären. Seht ihr das Tinte, viel auf Papier, ich schreib's euch auf, diktiert ihr mir, nichts vergänge, wisst ich kaum, erzählt ihr euren Morgen. Durch euer Reden und Verlieb ist mir's, als ob der Fisch erwähnt. Grad nehmt die Dichtkunst jetzt zur Hand, macht euch sie das verlorene Fall. So wär's nicht Traum, doch Dichterlein. Schien froh. Stellt sie selbst und folgt ihr dann. Ihr denkt des schönen Traums am Morgen. Fürs andere lasst Hans Sachs nur sorgen. Nun achtet wohl, dass ganz ein Gleicher ihm folgen soll. Warum ganz klein? Damit man sieht, ihr wähltet euch gleich ein Weib zu ihm. Schlosset mit dem gleichen Tod, das macht den Meistern ein. Doch nimmt Hans Sachs die Lehr davon, im Lenzburg müsst es so sein. Nun stellt mir einen Abgesang. Was soll nun der? Ob euch gelang, ein rechtes Paar zu finden, das zeigt sich an den Kindern, dem Stollen ähnlich, doch nicht gleich, an eigenen Reim und Tönen reich, dass man sich stark und selbstig findet, das freut die Eltern an den Kind. Und eurem Stollen gibt's den Schluss, dass nichts davon abfallen muss. Ein Bein, so hold es schön, ich fliege sie. Leuchtet

Platz ist frei. Jetzt wird mir alles klar. Sie kann, Herr Schreiber, auch am Morgen. Machen die Schuhe doch nicht mehr Sorgen. Zum Teufel, Sorgen, war ich noch nie beschut. Wir müssen dies wohl im leisten Tief. Ein Märkers Flüglein wirkte dies, trieb sie mit Märkerzeiten so weit. Und gut, der Witz, und der Lug, der schon reicht, doch mir, Transatz. Und jetzt kenn ich euch, wie der Spaß von tiefer Nacht. Verwirrt euch noch mit Nacht, dass ich euch nur nicht im Wege sei. Spruch ihr gab Aufruhr und Schleiferei. An eurem Abend lasst euch bedeuten, eure Hochzeitsrufte unter den Leuten. Gib euch als nachher hin, die Messe bekommt schnell. Was ein Feind von je, nun höre, und hör, ich seh. Wie ich mir aus Erkoren, die ganz für mich geboren, zu aller Witter schwach, gelegt, verstehst du nach, dass ich Herr Sachsen werbe, des Deutschlands reiches Erbe, im Meisterrat zur Hand, auf draußen ihr Bestand. Mein Kind denn so betören, dass nur auf ihn soll hören, und anderen abgewandt, zu ihm allein sich fand. Und mit Lopfen und ihr mein Lied zu stoppen, dass nicht den Kindergrund mir auf ein anderer Bestand. Tja, ja, haha, hab ich dich da. Auf seiner Schluss der Stube bin jetzt endlich irgendwo, denn wie knüppelt auf mich her, das weiter los erwehr. Hallo, hallo, und ich, und glaubt uns von der allerliebste Traum, zerschlagen und zerfrüget. Dass kein Schneider mich aufbügelt, darauf mein Leben, was hat gegeben? Doch kam ich noch so davon, dass ich die Tage heute lohn. Sieht heute noch zum Singen, denn auch dies mag gelingen. Bin ich gespannt, auf unser Tag, euch von den Liedern sieht er auf den Tag. Freund, ihr seid in argem Wahn. Glaubt, was ihr wollt, was ich getan. Gebt eure Eifersucht nur hin. Zu fern kommt mir nicht in Sinn. Blut und Blut, ich kenne es besser. Was mit der Klein, Meister Beckmesser? Was ist sonst im Sinn? Geht euch nichts an. Doch glaubt, ob der Werbung seid ihr im Wahn. Ihr senkt heut nicht. Ich zur Wette. Kein Werbelied. Gewiss nicht, nein. Wenn ich aber trotz ein Zeugnis hätte. Das Gedicht, ihr wisst es. Stecktet ihr's ein? Ist das eure Hand? Ja, weiß das. Ganz frisch noch die Schrift. Und die Tinte noch nass. Sehr wohl, war ein biblisches Lied. Der vierte wohl, der darauf riet. Und denn? Sieh doch! Ihr fragt! Was noch? Dass ihr mit aller Tiederkeit der Ärzte aller Spitzbubenzeit. Mag sein,

aus, vermeidet mancher oft viel Verstand, doch hält er auch damit aus. Die schwache Stunde kommt für jeden, da wird er dumm und lässt mit sich reden. Dass wir Herrn Beckmesser war zu viel, ist mir für meinen Plan Der Schuh ist knapp. Das sag ich aus. Drum drückt er mich an die Zähne. Hier nichts? Nein, nichts. Soll er am Spann? Hier am Abend. Kommt auf, dann. Meister, müsstet ihr mir sein, wenn der Schuh mich dreht? Eins wundert mich, dass er zu weit und doch glücklich war. Ach, hier sitzt, gleich im Fall, mit was recht, stark in der Mord. So war der gemütsame Draht, der gute Stil ist hängig, so eine Weile auf dem Menschen, dann lässt er dir meinem Schuster ein Ende macht. Am besten werde doch noch um dich, da gewinn ich doch was als Poet für mich. Du hörst nicht drauf, so sprich doch jetzt, hast mir's doch selbst in den Kopf gesetzt. Schon gut, ich merk, mach deine Schuhe, sing mir nur wenigstens einer dazu, hört heut kein schönes Lied, wird dazu ein Blick auf das Gericht. Weiten die Sterne im himmlischen Tanz, soll ich

sich den rechten fand, der sonst am Ende uns verlässt. Ach, das zeigt die Liebe schon ums Haus, allein, ein Kind ward hier geboren, jetzt ein Eilam erkoren, so ist nach Meister Weiß und Art, wer eine Meister Weiß geschaffen hat, dass die einen guten Namen trat, dran jeder sie erkennen hat. Er wird Respekt haben gesessen, was soll ich mal zu ist gelungen, von Junker Walter gedichtet und gesungen, der jungen Weise liebende Vater, Ludwig und die Pogner in Zunge fort. Weil wir die Weise wohl vernommen, sind wir zur Taufe hierher gekommen, dass wir zur Handlung Zeugen haben, ruf ich um Verliehne und meine Gnaden. Ob das um Zeugen kein Lehrbube tut und heut auf den Spruch er gesungen, gut, so mach ich den Burschen dein Sohn erzählen. Nie nieder, David, und nie dieses Hell. Steh auf, Gesell, und denk an den Streich, und merkst dir dabei die Taufe zugleich. Fehlt uns noch was, uns keiner stirbt, wer weiß, ob's nicht deiner Nottaufe gilt. Lass die Weise Kraft behalten zu leben, die reiche Gnade dir gibt. 听众朋友，刚才您欣赏的是德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音，稍后请您继续欣赏。 北京人民广播电台有线古典音乐广播，有线调频98.6兆赫。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 听众朋友，这里是北京音乐广播古典音乐有限频道调频98.6兆赫的歌舞剧场节目。在接下来的时间中，请朋友们继续欣赏由李德布什、希尔特、索斯、考克斯、伯德等演唱、 拜洛伊特节庆剧院乐团合唱团演唱演奏瓦尔维所指挥的德国作曲家瓦格纳的歌剧《纽伦堡的民歌手》第三幕录音。 erfrohen Mut. David, Gesell, schließ den Laden gut. Thank you. Thank you. leicht mir, macht es weh, geht ihr mir alle zu viel. So thank you. Zum Teufel! Wie wackelig! Mach das jetzt fest! Verdammter Schuster, das war nicht hier. Thank you. denk, es wär dich gut, trag dir an Sachs drum üben Mut. Meister, er, Rosa, 我喜欢旅游，喜欢拿着单反。